Wenn Leid oder Trübsal die Seele erfasst, und wenn du musst tragen, ganz schwer eine Last, sollst du nicht verzagen, Gott hält deine Hand. Es ist nur aus Liebe, was er dir gesandt. Ja, Gott ist die Liebe, drum habe doch Mut. Ja, Gott ist die Liebe, er macht alles gut. Ja, Gott ist die Liebe, lässt niemand im Stich. Ja, Gott ist die Liebe, er liebt ja auch dich. Wenn scheinbar das Beste Gott manchmal dir nimmt, und du in dem Herzen bist traurig gestimmt, lass dir es noch sagen, im Erdental hier, er tut nur aus Liebe zu dir. Ja, Gott ist die Liebe, drum habe doch Mut. Ja, Gott ist die Liebe, er macht alles gut. Ja, Gott ist die Liebe, lässt niemand im Stich. Ja, Gott ist die Liebe, er liebt ja auch dich. Und wenn dir dein Nester den Rücken gewandt, weil er einen anderen zum Freunde sich fand, dann schaue nach oben, Gott steht dir bei. Denn er ist die Liebe, die ewiglich sei. Ja, Gott ist die Liebe, drum habe doch Mut. Ja, Gott ist die Liebe, er macht alles gut. Ja, Gott ist die Liebe, lässt niemand im Stich. Ja, Gott ist die Liebe, er liebt ja auch dich.